das Schirmen von den rauen Winden. Das Schirmen von den rauen Winden. Das wir tolle Herren finden, das Schirmen von den rauen Winden, als das wir tolle Herren finden. Das Schirmen von den rauen Winden, das Stirn von den rauen Winden, hat das wir volle Herren finden, hat das wir volle Herren finden. Das Stirn von den rauen Winden, hat das wir volle Herren finden. Des Kreuzes Ungestüm schafft heiligen Christenflucht. Des Kreuzes Ungestüm schafft heiligen Christenflucht. Des Kreuzes Ungestüm schafft heiligen Christenflucht. Drum lasst uns all unser Leben dem weisen Herrscher ganz ergeben. Seines Sohnes Hand, verliert die treue Bezug. Küsst seines Sohnes Hand, verliert die treue Zucht. Was steht? Schirmen von den rauen Winden, das Schirmen von den rauen Winden, das wir volle Herren finden. Das Schirmen von den rauen Winden, als das wir volle Herren finden. Das Schirmen von den rauen Winden, das Schirmen von den rauen Winden, hat das wir volle Herren finden, hat das wir volle Herren finden. Das Schirmen von den rauen Winden,